Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 581 an Schiller. Es wird sehr erfreulich sein, wenn, indem Sie Ihren Wallenstein endigen, ich den Mut in mir fühle, ein neues Werk zu unternehmen. Ich wünsche, dass der Montag mir die drei letzten Akte bringen möge. Ich habe die beiden ersten bisher in mir walten lassen und finde noch immer, dass sie sich gut darstellen. Wenn man in Piccolomini beschaut und Anteil nimmt, so wird man hier unwiderstehlich fortgerissen. Wenn ich es möglich machen kann, so bringe ich die Feiertage bei Ihnen zu, besonders wenn das Wetter schön bleibt. Lassen Sie den Kasten mit Grieß so lange bei sich stehen, bis ich ihn abhole, abholen lasse oder Sie Gelegenheit finden. Haben Sie die Güte, mir die Quittung über die Medaillen für den Herzog zu schicken, und ich will alsdann alles zusammen berichtigen. Leben Sie recht wohl, ich sage weiter nichts, denn ich müsste von meinen Göttern und Helden reden, und ich mag nicht voreilig sein. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und sagen mir nur den Sonnabend ein Wort, wie es mit der Arbeit steht. Weimar am 13. März 1799. G.